Das Hörspiel A Funeral March for the First Cosmonaut von Etel Adnan können Sie nachhören unter hörspiel-und-feature.de sowie im Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Florian Neuner, das Sie gleich hören können, erzählt die Komponistin, Autorin und Regisseurin Ulrike Hage von ihrer Hörspielarbeit an der Schnittstelle von Jazz, Avantgarde, klassischer Musik und Literatur. Ich komme tatsächlich aus zwei ganz verschiedenen Bereichen. Also das eine ist wirklich die Musik an sich und auch vor allen Dingen das Live-Spielen auf der Bühne, das Komponieren für andere Musiker und Musikerinnen und die Bühne sozusagen als Raum auch für Komposition und Improvisation, stilistische Mischungen aus Elektronik, Rhythmus, aber auch klassischem Einfluss, der bei mir jetzt immer stärker wird auch, weil es mich einfach auch wahnsinnig interessiert und ich viel aus der Klassik, aber auch aus der zeitgenössischen Musik lerne und gelernt habe. Und das andere ist die Literatur an sich. Ich habe mich immer schon wahnsinnig gern mit Sprache beschäftigt, bin ja auch mit Tausenden von Büchern aufgewachsen und finde das faszinierend, wenn die Sprache zu etwas wird, was meine Ansichten vom Leben und meine Ansichten über die Welt immer wieder verändern kann. Ob das Gedichte sind, ob das Bücher, Geschichten sind, hochgradig moderne Literatur, aber auch alte Literatur. Und das ist für mich etwas, womit ich mich auch getrennt von der Musik beschäftige und was mich auch durchaus zu Musik inspirieren kann. Also es gibt da quasi eine große poetische Welt, die eigentlich auch ein Trigger für meine Kompositionen ist. Im übertragenen Sinne ist eigentlich jedes, noch das konventionellste Hörspiel, eine Komposition. Als Zusammenstellung von Stimmen, Geräuschen und Musik gemäß einer erzählerischen Dramaturgie. Betrachtet man die Hörspielarbeit von Ulrike Hage, bekommt die Rede von der Komposition freilich einen präziseren Sinn. Nicht nur komponiert sie für Musiker, die Stücke einspielen, die dann Teil von Hages radiophonen Arbeiten werden, zusammen mit den Texten ergeben diese Kompositionen eine Partitur, die sie mit den Beteiligten einstudiert und im Studio zur Aufführung bringt. Wenn man Komposition auch als Kompositum betrachtet, dann ist es ein Zusammenspiel einerseits aus meiner eigenen Geschichte heraus. Ich bin Komponistin, Pianistin. Andererseits aus Stimmen, Sprachen. Ich bin seit sehr langer Zeit im Hörspiel tätig und auch ein großer Fan und Vertreter und Verfechter dieses Genres. Möchte es aber eigentlich immer dahin aufbrechen, dass zumindest in meinen Produktionen sich die Komposition eines Musikstücks mit den Stimmen zu einem Ganzen verbindet. Bei mir ist es ja so, dass ich doch schon auch so komponiere, dass man es im Prinzip auch sogar als Live-Hörspiel aufführen könnte. Direkt mit Musikern, Sängern, Sprechern und so weiter. Also die Umsetzung, der Schritt zur Aufführung oder so, der wäre nicht so weit. Auch wenn eine Live-Aufführung nicht vorgesehen ist, die Hörspielregisseurin Ulrike Hage ist bei der Produktion die Dirigentin ihrer Partituren. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich im Studio mit dem Schauspieler oder der Schauspielerin sitze, direkt im selben Raum. Natürlich nur, wenn es dem anderen auch angenehm ist. Aber es ist den meisten eigentlich immer eine große Freude und angenehm, weil das auch ein sofortiges Feedback oder auch ein auch eine zusätzliche Stimmung noch erzeugt, weil ich manchmal auch tatsächlich dirigiere. Aber ich halte mich dann zurück, wenn ich merke, in diesem Fall zum Beispiel Judith Engel hat den Text so verinnerlicht für sich, aber so verinnerlicht, dass ich einfach nur mich zurücklehne und sehr höflich anwesend bin, aber gar nichts mehr zu tun brauche. Es gibt andere Schauspielerinnen, wie zum Beispiel Zainab, die eine sehr junge syrische Schauspielerin ist, die erst seit 5 Jahren hier in Deutschland ist, schon perfekt Deutsch spricht, sehr gut Englisch und natürlich Arabisch, die das total begrüßt hat, wenn ich so Gesten, die aus dem Dirigieren kommt, angewendet habe oder wir sozusagen einen Text auch zusammen richtig rhythmisch durchgegangen sind oder eben einfach auch nur von der Dynamik oder so. Das war für sie äußerst hilfreich und auch angenehm. Manchmal ist das Dirigieren auch ein einziges freies sich rumwälzen im Studio. Ich habe da schon sehr lustige Situationen mit Bernhard Schütz erlebt, oder auch Dörte Lisewski, wo man dann einfach gemeinsam sich völlig frei im Raum bewegt und auf Impulse reagiert, auch ein bisschen improvisatorisch mit dem Text eben umgeht. Sehr oft steht am Beginn von Ulrike Hages Hörspielarbeiten ein poetischer Text. Ein Text wie Etel Adnans Funeral March, der selbst schon klangliche und rhythmische Qualitäten aufweist. Diesen Text ummantelt sie dann mit ihrer Musik, um ein Bild aus einem programmatischen Text Hages aufzugreifen. Ummantelung steht für ein respektvolles, behutsames Vorgehen, aber auch dafür, dass der Text selbst nicht angetastet wird, nicht verhackstückt oder als bloßer Materialsteinbruch betrachtet. Hage schreibt auch, die Kompositionen sollen sich den Texten anschmiegen. Etel Adnan selber hat einen großen Bezug zur Musik und hat diesen Text ja auch in einer Zeit geschrieben in den 60ern, wo Spoken Word Performances, überhaupt Sprache als Spoken Word zu betrachten, sehr zeitgemäß war. Und sie hat das mit aufgegriffen, ist selber ein wirklich großer Musikfan. Es stand für mich von vornherein fest, dass es eine Art Auftrag und Wunsch von Etel Adnan war, dass ich das verkomponiere, diesen Trauermarsch, in ein Requiem im weitesten Sinne umwandle. Und entsprechend bin ich an den Text rangegangen. Ich habe mir als allererstes aus allen Kapiteln die Zeilen rausgesucht, die ich quasi innerlich schon fast gehört habe für die Sopranistin, für die ich auch direkt schreiben wollte, weil ich ihre Stimme auch sehr gut kenne. Und als zweiten Schritt habe ich für jedes Kapitel eine Grundstimmung komponiert für Bassklarinette und entweder Truhenorgel, Celesta oder Klavier im Duo, aber auch einzeln. Und als dritten Schritt habe ich quasi mir so ein Vorgerüst gemacht, wie bei einer Komposition, wo ich die Musik, die Sprache, die gesungenen Teile in einen Verlauf geschrieben habe. Also es ist quasi wie eine Partitur. Ich schreibe das auch richtig als Partitur mit Noten auf. Behalte mir aber im Studio immer noch vor, das später wieder umzuschneiden, je nachdem, wie die Performances ausgehen, sozusagen auch von den Musikern, von den Beteiligten. In diesem Fall ist es aber so stringent, weil das Gedicht, das Poem mit diesen 11 Kapiteln einfach so an sich schon so durchkomponiert ist von vorn bis hinten, dass ich da nichts verschoben habe. Also ich habe jetzt nicht die Texte miteinander ausgetauscht oder habe nichts an den Texten manipuliert. Manche Textzeilen allerdings werden durch Wiederholung hervorgehoben und wandern durch die verschiedenen Stimmen und Sprachen, die im Funeral March hörbar werden. Neben dem Englisch des Originaltextes sind das die deutsche Übersetzung, aber auch das Russisch des Kosmonauten und die arabische Muttersprache der Autorin. Auch wenn dem Hörstück so etwas wie eine Partitur zugrunde liegt, diese Partitur sieht auch Freiräume vor. Ulrike Hage kommt aus dem Jazz und sie arbeitet auch mit Musikern zusammen, die über Improvisationserfahrung verfügen. Ich selber bin ja aufgewachsen mit Jazz. Das hat mich als Kind extrem geprägt. Und obwohl ich dann klassischen Klavierunterricht hatte, war da auch immer der parallele Wunsch zu improvisieren. Das heißt, immer auch wieder das Material, was ich habe oder mit dem ich spiele, aufzubrechen und woanders hinzugehen. Mich nicht immer nur an Noten zu halten, sondern auch über Improvisation zum Beispiel auch zu kompositorischen Elementen zu kommen, zur Komposition an sich. Also manchmal sitze ich stundenlang am Flügel zum Beispiel, kann auch am Computer sein, und beschäftige mich nur mit Ideenfindung, weil meistens ist das irgendwo im Kopf ganz, ganz tief verankert und dann brauche ich etwas, um da näher ranzukommen oder so. Und dann ist es entweder ein rhythmisches Grundgerüst oder ganz freie Töne oder vielleicht eine Harmoniestruktur oder so, die ich suche, weil ich sie schon vorher höre. Und das wird dann ganz lange ausprobiert und das ist meistens ein sehr, sehr improvisatorischer Prozess. In dem Funeral March habe ich zwei Stücke bewusst so komponiert, dass sie Freiraum für die beiden Mitmusiker lassen. Und zwar so Freiraum, dass sie auch ihren eigenen Stil mit reinbringen können. Ich habe ja für die Musik bewusst die Bassklarinette gewählt und mit Claudio Puntin zusammengearbeitet, ein Musiker, der auch dafür bekannt ist, dass er gerne improvisiert, der aber auch klassisch ausgebildet ist und Noten lesen kann. Also wo beides sozusagen vorhanden ist, das ganz freie Spielen, aber auch das sich streng an die Partitur halten. Und wir haben uns in diesem Fall auch tatsächlich sehr, sehr streng an, bei gewissen Stücken jedenfalls, an die Partitur gehalten, weil ich ja so eine Grundstimmung schaffen wollte mit diesen Kompositionen. Und dann gab es Momente, wo ich zum Beispiel einfach den Flügel aufgeklappt habe, wir gesagt haben, wir nehmen dieses Thema, wissen, in welcher Tonart das ist, was für ein Grundton da, was für eine Farbe, was für eine Tonalität environ da herrscht und gehen damit um zusammen. Beim gemeinsamen Improvisieren erzählt Hage, seien Pontin und sie zu immer reduzierteren Strukturen gelangt. Für die Verwendung in der Gesamtkomposition des Hörstücks ein Vorteil. Das ist ganz wichtig, gerade wenn man das im Hörspiel verwenden will, also mit gesprochenen Stimmen noch, dass da Platz ist. Was mir gut gefällt an improvisierten Teilen in der Musik ist, dass so Zufälle entstehen. Wenn man dann die Stimme drüber setzt, hat man plötzlich Koinzidenzen zwischen Musik, zwischen Klängen, zwischen Sounds und der Sprache, was dann wieder was ganz anderes damit macht, was plötzlich Worte betont oder Worten einen Raum gibt, was man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. The Moon Tapes, eine Arbeit aus dem Jahr 2014, zu der Stefan Krass den Text schrieb, kommt unter Ulrike Hages Hörspielarbeiten einer musikalischen Komposition wohl am nächsten. Sie spricht auch von einem gesungenen Hörspiel. Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir das für 24-stimmigen Chor bzw. zwei 12-stimmige Chöre umsetzen wollen. Und dann hat er seinen Text von vornherein Libretto genannt. Und das war dann zum Beispiel eine Arbeit, wo natürlich die Texte alle in die Partitur einflossen. Da gab es nur eine Partitur mit Musik und Text für das SWR-Vokalensemble. Sinn hat Risse dichtet. Was geschieht in jener Erdsekunde, da die Zahl der Lebenden die Zahl aller je Gestorbenen einholt und für einen Moment ein rechnerischer Gleichstand eintritt? Was geschieht in jener Erdsekunde, da ein plötzliches Innehalten durch den Kosmos fährt, die Uhr des Weltgebäudes auf Null springt und die Trennung der Worte und der Dinge einen Atemzug lang aufgehoben scheint. Wob so Chaos, wob so Mond. Rosebud, Rosebud. Die Moontapes würde ich schon fast nicht mehr als Hörspiel bezeichnen. Die sind für mich eigentlich ein Chorwerk geworden, also ein Werk für 24-stimmigen Chor. Aber immer wieder unterbrochen von Dialogen, Zwiegesprächen zweier Koala-Nauten, die in einer Kapsel, die wir vergessen haben, sozusagen sich immer noch im Weltraum fortbewegen. Das ist die Leihgabe aus dem Hörspiel. An sich ist es für mich aber ein Chorwerk geworden, wo auch noch der Bezug zum Hörspiel besteht, ist natürlich im Text an sich, der extrem sprachbezogen komponiert ist, ja mit vielen Anagrammen, zum Teil recht sinnfrei und dadurch aber wieder völlig neue, schöne Welten erschließend, ist aber kein normaler Text, den man für eine Chorumsetzung vielleicht schreiben würde. Ein ganz anderer, sozusagen konkreter Ansatz bei dem Hörstück Geld nach Gertrud Stein. Hier werden tatsächlich Münzen zum Klingen gebracht. Mein erster etwas klischeehafter Gedanke war natürlich Geld an sich, also Münzen, die tatsächlich auch klingen, natürlich mit reinzubringen. Aber dann hört man sie eigentlich doch nicht so richtig, weil ich das Klavier, also den Flügel, damit komplett durchpräpariert habe. Und dann hört man sie ja eigentlich eher als Glockenklänge. Und dabei habe ich auch festgestellt, dass so die russischen und chinesischen kleinen Münzen alle so aus so schlechtem Material hergestellt sind, dass sie überhaupt nicht klingen. Das war eigentlich eine total tolle Erfahrung, weil ich habe natürlich dadurch, dass ich viel in der Welt herumgekommen bin, auch zu Hause einen riesigen Klingelbeutel mit Münzen aus allen möglichen Ländern, konnte die dann auch nehmen, den Flügel damit präparieren und so völlig unterschiedliche Klänge herstellen, je nach Währung. Das wiederum hat mich inspiriert, damit zu improvisieren oder auch Rhythmen zu entwickeln. Und man hört an und für sich das Geld nicht mehr, aber ich weiß persönlich, und ich denke, das überträgt sich unbewusst auch ein bisschen auf den Hörer, dass das Ganze mit Flügelseiten und Geld hergestellt ist. Und ich fand das eigentlich auch einen schönen Ansatz, um mit Geld mal was Gutes zu machen. Ist Geld nun Geld oder ist Geld nicht Geld? Jeder, der jeden Tag davon lebt, weiß, dass Geld Geld ist. Aber die Leute, die über Geld abstimmen, Präsidenten und der Kongress, sehen Geld nicht so, wenn sie darüber abstimmen. Ich erinnere mich noch, wie mein Neffe, als er ein kleiner Junge war, irgendwo spazieren ging und viele Pferde sah. Er kam nach Hause und er sagte: Oh, Papa, ich habe gerade 1 Million Pferde gesehen. 1 Million, sagte sein Vater. Na ja, sagte mein Neffe, es waren 3. Das haben wir dann immer alle gesagt, wenn jemand Zahlen benutzte, die er nicht zählen konnte. Aber zurück zum Trauermarsch für den ersten Kosmonauten. Einem Hörstück, in dem sich Text und Musik, Komposition und Improvisation durchdringen und das verschiedene Zugänge erlaubt. Ulrike Hage sagt, man kann sich ihm nähern wie einem im Konzertsaal dargebotenen Musikstück, aber auch wie einer Installation. Die beiden Begriffe Konzert und Installation, die tauchten auf in einem Gespräch, was ich hier im Rundfunk hatte, darüber, ob man jetzt den Text durch die Art, wie das umgesetzt ist, anders versteht, ob man ihn überhaupt versteht und wie man mit so einem Text umgeht, der so komplex ist wie dieser von Etel Adnan, ob es überhaupt darum geht, ihn sofort zu verstehen. Und da habe ich in die Diskussion eingeworfen, dass man das Hörspiel eigentlich auch wie ein Konzert wahrnehmen kann. In ein Konzert gehe ich ja auch sehr oft und verstehe den Text nicht. Also jetzt in eine Aufführung mit Gesang und mit Text gehe ich ja auch oft so, dass ich nicht unbedingt sofort den Text verstehen will, ihm genau zuhöre, sondern dass ich eigentlich eher der musikalischen Umsetzung dieses Textes lausche und beschäftige mich beim Konzert vielleicht vorher ein bisschen damit. Ich nehme mir vielleicht ein Programmheft oder so. Ich kann aber auch reingehen und mich einfach dem, was ich höre, wirklich hingeben. Und der Begriff Installation ist aufgetaucht, weil die Biennale in Innsbruck den Funeral March gerne einladen möchte nächstes Jahr, um ihn in dem sogenannten Servitengang eines Klosters in Innsbruck zu zeigen oder abzuspielen. Und ich mir Gedanken darüber mache, wie kann man das als Installation umsetzen? Das ist nochmal ein ganz anderer Punkt. Insofern bewegt sich das Hörspiel oder die hörspielartige Umsetzung dieses Stückes dazwischen, genau dazwischen, zwischen Konzert und zwischen Installation. Für Konzert, für Installation oder für eine Konzertaufführung und für eine Installation muss man das Stück, glaube ich, nochmal anders schneiden und sich genau überlegen, wie will ich das denn dem Zuhörer, den Zuhörern so nahe bringen, dass sie alles mitkriegen, was da drin ist. Das eben gehörte Gespräch mit Ulrike Hage, das Florian Neuner geführt hat, können Sie nachhören unter hörspiel-und-feature.de. Etel Adnan ist Schriftstellerin, Essayistin und Malerin. Sie wurde 1925 in Beirut geboren und gehört zu den wichtigsten literarischen Stimmen der arabischen Welt. Sie studierte Philosophie in Paris und in den USA, unterrichtete später Geisteswissenschaften und Philosophie in Kalifornien und arbeitete als Feuilleton-Redakteurin im Libanon. Im nun folgenden Gespräch spricht sie über ihr 11-teiliges Poem »A Funeral March« for the first cosmonaut. Masato Yokishi, ein japanisch-amerikanischer Maler und Bildhauer, der in Kalifornien lebte und mit Etel Adnan befreundet war, hat ihr Poem das erste Mal akustisch umgesetzt, mit den damaligen experimentellen Möglichkeiten. Etel Adnan erzählt, wie er den Text mit ihr aufgenommen und unter verschiedenen Perspektiven im Raum eingespielt hat. Japanese artist, he was not a musician, he was the art Er, Kishi, war ein japanischer Künstler, kein Musiker, er war Kunstlehrer. Er machte das alles in der Schule, im College. Er schloss dafür einen Raum. Und er hatte einen Partner, der das Licht machte, als käme es vom Himmel. Ich weiß nicht wie. Und dann, like 17 Sunrises, she did it 3-4 times. Dann nahm er meine Stimme auf, zum Beispiel 17 Sunrises, 3 oder 4 Mal. Wow, ich meine, was er da gemacht hat. Es war, als käme der Ton von fern und nah zugleich. Natürlich nicht das Ganze, 1 oder 2 Sätze. Er war nicht ein Musiker, er war ein Painter. Er war kein Musiker, er war Maler. Und das Licht kam wie Blitze, große Blitze am Himmel. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Wir haben es einige Male in der Universität aufgeführt, in einem kleinen Raum, ein Clubraum vor jeweils 40 Studenten und dann einmal in einer Kirche. Er nahm meine Stimme auf und spielte damit. Dann nahm er mich auch durch das Telefon auf. Das Telefon veränderte die Stimme. Er hat dann alles elektronisch abgemischt. Damals ging das noch über Synthesizer. Es gab nur meine Stimme. Er hatte keine Sängerin. Er hieß Kishi. Er war ein sehr guter Künstler. Auf die Frage, wie das Publikum reagiert hat, antwortet Etel: The public was very puzzled. They went out silently. Nobody, and the students and the college. Das Publikum war verwirrt. Sie gingen sehr still aus der Aufführung. Die Studenten, die Professoren. Es war der Anfang des Weltraumzeitalters. Armstrong war noch nicht oben gewesen. Und auch der Rhythmus. Der Rhythmus des Stücks brachte die Leute in eine andere Welt. Der ganze Text ist wie getrommelt. Ich wusste das vorher nicht. Aber der Text hat Rhythmus. Alle fühlten sich schwindlig. Danach wurde kaum gesprochen. Weder in der Öffentlichkeit noch am College. Oh, one day I made a Leporello. And they sold it in New York, the Leporello. Eines Tages, das war 15 Jahre später, habe ich ein Leporello daraus gemacht. Sie haben es in New York verkauft und die Leute begannen zu lesen. Und da waren sie interessiert. Es gab schon mehr Blicke in den Weltraum. Und dieser kleine Leporello hat Eindruck gemacht. Space, we have to awake the public, like the Chinese photograph, the other side of the moon. Wir müssen die Öffentlichkeit auf den Weltraum aufmerksam machen. Die Chinesen haben die andere Seite des Mondes fotografiert. Wir, die Menschheit, wir haben immer die eine Seite gesehen. Nie zuvor hat jemand die andere gesehen. Sie konstruierten einen Satelliten. Sie konstruierten eine Oberfläche und dann, wie beim Billard, schickten sie einen Rover los. Er traf in einem bestimmten Winkel auf, sodass der Satellit ihn zurückstieß. Und er landete auf der anderen Seite des Mondes und fotografierte. Ein außergewöhnliches Ereignis. Welche Botschaft könnte der Funeral March for the First Cosmonaut für junge engagierte Menschen bereithalten, die zu Recht beunruhigt sind über die Ignoranz der Politik, der Industrie und Wirtschaft gegenüber der Klimakatastrophe, die sich fragen, warum sich ältere Generationen scheinbar so wenig für den Zustand unserer Erde interessieren? Meine Generation que nous sommes dans une nouvelle préhistoire. Préhistoire. Comment les premiers hommes dessinés dans les cartes, nous sommes les premiers hommes qui vont dans outer space. Nous sommes une nouvelle préhistoire. Den jungen Leuten von heute müssen wir sagen, dass wir in einer neuen Prähistoire leben, einer neuen Vorgeschichte. So wie vor Zeiten die ersten Menschen die ersten Höhlenzeichnungen angefertigt haben, sind wir die ersten Menschen, die den Weltraum betreten. Wir sind eine neue Vorgeschichte. Wir werden irgendwann darauf stolz sein. Die ganze Menschheit befindet sich heute an der Pforte zu einem neuen Zeitalter, einer Verwandlung. So, wie wir die ganze Welt entdeckt haben. Europa, Asien, Amerika. Selbst zur Zeit der Pharaonen wurden schon die Meere überquert. So gibt es in unserer Imagination eine Vorgeschichte. Die premier cavemen, ils ont ouvert le monde. Eh bien, nous sommes au début d'une nouvelle mutation. Die ersten Höhlenmenschen haben die Welt eröffnet. Heute stehen wir am Beginn eines neuen Umbruchs, ein nicht einfacher Wandel. Wir sind dabei, zu einer neuen menschlichen Spezies zu werden. Wir sind es bereits. But when I was a child, my father showed me the moon. Als ich ein Kind war, zeigte mein Vater mir den Mond und sagte, siehst du, dorthin werden wir nie gehen. Es ging ihm nicht um Science Fiction. Er wollte mir das Bild des Unmöglichen zeigen. Wir haben eine Unmöglichkeit zerstört, um Neues zu erschließen. Und wir wissen nicht, wie dieses Experiment, in den Weltraum zu fliegen und zum Mond, unsere Biologie verändern wird. Wir spielen wirklich mit dem Feuer. Vielleicht verlassen wir die Welt zu einem Zeitpunkt, an dem die Verschmutzung gefährlich wird. Wir verlassen die Welt wie ein altes Schiff und fliegen in den Weltraum. Maybe we left the world at a time when pollution reached danger. So that we leave the earth like an old ship. Vor einiger Zeit erzählten sie dem englischen Forscher Stephen Hawking von der Erdverschmutzung und er antwortete, das macht nichts, wir gehen woanders hin. Es macht nichts, dass wir die Erde verschmutzen, wir verlassen diese Erde. Mental hatte er die Erde bereits verlassen. Einer oder Millionen, das ist dasselbe. Symbolisch, mental haben wir die Erde verlassen. Wir kümmern uns nicht um sie. Und das ist gefährlich, denn die Erde ist immer noch die Mutter der Menschheit. Symbolisch, mental, we have left the earth. And we don't care. And that's very dangerous. Because earth is still the mother. Was ich jungen Menschen sagen würde, seid ruhig fasziniert von den neuen Möglichkeiten, aber gebt die Erde nicht auf. But don't abandon Earth.